سورة محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم im Namen Allahs des Allerbarmers des Barmherzigen. Denjenigen, die ungläubig sind und von Allahs Weg abhalten, lässt er, Allah, ihre Werke fehlgehen. Die werden verschwendet, die werden keine Konsequenz haben. Die nehmen nicht nur selber nicht den Islam an, sondern halten auch noch andere aktiv vom Islam, vom Glauben ab, heizen sie auf, bedrohen sie, foltern sie, erzählen Lügen, machen Propaganda. All das gehört dazu, Menschen von Iman abzuhalten, sich lustig zu machen, andere zu erniedrigen, zu vertreiben. All ihre guten Taten, die sie aus Anstand, aus Tradition, aus ihrer noch vorhandenen Gerechtigkeit sind, in der Welt gemacht haben, all ihre Werke werden verschwendet werden, weil sie nicht für Allah getan haben und weil sie dabei so viel anderes Üble getan haben, was alles verschwenden lässt. Denjenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun und an das glauben, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart worden ist, und es ist ja die Wahrheit von ihrem Herrn, tilgt er ihre bösen Taten und bessert ihren Gemütszustand. Jetzt haben wir einmal die, deren gute Werke sogar fehlgehen, verschwendet werden. Und jetzt haben wir hier die anderen, deren bösen Taten getilgt werden, ausgelöscht werden und nur ihre guten Taten einen bleibenden Wert haben werden. Dies, weil diejenigen, die ungläubig sind, dem Falschen folgen. Jetzt erklärt Allah selber, warum das so ist. Weil sie dem Falschen folgen. Sie tun die guten Taten nicht für Allah, sie folgen dem Falschen. Und diejenigen, die glauben, der Wahrheit von ihrem Herrn folgen. So prägt Allah dem Menschen ihre Gleichnisse. Ja, derjenige, der in die richtige Richtung geht, der wird auch das richtige Ergebnis sehen. Und derjenige, der in die komplett falsche Richtung geht, der kann dort am falschen Ort nicht das richtige Ergebnis erwarten. Wenn ihr auf diejenigen, die ungläubig sind, im Kampf trefft, dann schlagt ihnen auf die Nacken. Also tötet sie, weil der Nackenschlag ist ein Ausdruck für die Kampfhandlung, in der dann auch das Töten vorhanden ist. Wenn ihr sie schließlich schwer niedergeschlagen habt, dann legt ihnen die Fesseln fest an. Also im Krieg, in der Kriegshandlung, soll eure Absicht nicht sein, Beute zu erlangen oder Gefangene zu nehmen, mit dem man ja dann auch wieder einen Gewinn machen kann, mit Gefangenenaustausch oder Gefangenenfreikauf. Nein, sondern erstmal sollt ihr denen begegnen, die euer Leben und eure Religion bedrohen. Wenn das getan worden ist, dann legt ihnen die Fesseln fest an. Also wenn dann noch Kriegsgefangene gemacht werden, dann legt ihnen die Fesseln fest an. Danach lasst sie als Wohltat frei oder gegen Lösegeld. Also man kann auch jemanden freilassen, um ihn einfach eine Wohltat zu erweisen. Man kann auch Lösegeld verlangen, bis der Krieg seine Lasten ablegt. Das ist also alles, gehört zum Kriegsrecht. In der Kriegssituation wird auf solche Dinge geachtet. Dies soll so sein. Und wenn Allah wollte, würde er sie wahrlich allein besiegen. Also Allah, für Allah ist das nichts Schweres. Wir haben gelesen, wie Allah mit den früheren Völkern umgegangen ist. Mit einem Wind, mit Steinchen, mit einem Sturm hat er sie vernichtet. Aber warum befiehlt Allah euch das, diesem Kampf, dieser Auseinandersetzung, ihr zu begegnen? Er will aber damit die einen von euch durch die anderen prüfen. Das ist der eigentliche Sinn. Das ist der eigentliche Sinn. Und denjenigen, die auf Allahs Weg getötet werden, wird er ihre Werke nicht fehlgehen lassen. Er wird sie rechtleiten und ihren Gemütszustand bessern. Und sie in den Paradiesgarten eingehen lassen, den er ihnen kenntlich gemacht hat. Also jeder kennt den Ort, der für ihn bestimmt ist im Paradies, und er wird ihn leicht finden. Er wird ihm bekannt vorkommen. Er wird ihn direkt als seins, als sein eigenes empfinden. Subhanallah. Was wir in der Aya, die über den Krieg auch gesprochen hat, auch erkennen, dass der eigentliche Grund der Kampfhandlung welcher ist, bis der Krieg seine Lasten ablegt. Dass also Gewaltsamkeit, Unterjochung, Bedrohung zum Ende kommt, diesem militärisch begegnet wird. Und manchen Dingen kann man nur militärisch begegnen. Das wissen alle Staaten dieser Welt, sonst gäbe es keine Armeen auf dieser Welt. O, die ihr glaubt, wenn ihr Allahs Sache helft, hilft er euch und festigt eure Füße. Dann wird er euch standhaft machen. Wie kann man Allah helfen? Allah braucht doch unsere Hilfe nicht, indem man Allahs Botschaft hilft, der Sache der Religion hilft, der Sache der Gerechtigkeit, der Sache der Wahrheit, diese unterstützt, dieser Mission, dieser Botschaft, dieser Aufgabe hilft, unterstützt, für sie da ist. Dann wird Allah einem auch helfen

Aber Allah weiß, was sie im Geheimen sagen. Die Munafiqin sind hier gemeint, die gemeinsame Sache mit den Feinden des Islam machten. Wie wird es sein, wenn die Engel sie abberufen, wobei sie ihre Gesichter und ihre Rücken schlagen? Dies, weil sie dem folgen, was Allah missfällt und ihnen sein Wohlgefallen zuwider ist. Und so lässt er ihre Werke hinfällig werden. Also ihr Gutes, was sie getan haben, was jeder Mensch mal tut, wird ihnen nicht entlohnt werden. Oder wird ihnen schon im Diesseits gegeben, die habt schon im Diesseits genossen, im Jenseits werden sie aber nichts erwarten. Oder meinen diejenigen, in deren Herzen Krankheit ist, Allah würde ihren Groll nicht zum Vorschein bringen? Also was im Herzen ist, kommt ja irgendwann heraus. Und wenn wir wollten, würden wir sie die Fürwahr zeigen, also die Munafiqin, die Heuchler. Dir, dem Gesandten, würden wir sie alle zeigen und so würdest du sie sicher an ihrem Merkmal erkennen. Und du wirst sie ganz gewiss an ihrer schiefen Sprache erkennen. Mit schiefer Sprache ist diese Geneigtheit in der Sprache, versteckte Andeutungen machen, Anspielungen machen, schmeicheln, nicht ehrlich sein. Ja, das ist mit der schiefen Sprache gemeint. Und Allah weiß über eure Werke Bescheid. Und wir werden euch ganz gewiss prüfen, bis wir feststellen, welche sich abmühen von euch und welche standhaft sind. Und bis wir eure Werke prüfen. Gewiss diejenigen, die ungläubig sind, von Allahs Weg abhalten und dem Gesandten entgegenwirken, nachdem ihnen die Rechtleitung klar geworden ist, können Allah in nichts schaden. Und er wird ihre Werke hinfällig werden lassen. O die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und macht eure Werke nicht zunichte. Gewiss diejenigen, die ungläubig sind und von Allahs Weg abhalten und hierauf als Ungläubige sterben, so wird Allah ihnen nicht vergeben. So werdet nicht schwach und ruft nicht zum Frieden, wo ihr doch die Oberhand haben werdet. Denn Allah ist mit euch und er wird euch nicht um eure Werke bringen. Also in einem Fall, wo ihr die Oberhand gewinnt, dann seid nicht faul und nicht schwach und werdet nicht nachlässig, sondern macht weiter, bis der eigentliche Sinn und das Anliegen einer Kampfhandlung erreicht worden ist, nämlich dass ihr, die für Gerechtigkeit steht, die für Abschaffen der Unterdrückung steht, ihr die Oberhand haben werdet. Das diesseitige Leben ist nur Spiel und Zerstreuung. Wenn ihr glaubt und gottesfürchtig seid, wird er euch euren Lohn geben und von euch nicht euren gesamten Besitz verlangen. Wenn er ihn von euch verlangte und euch dadurch in Bedrängnis brächte, dann würdet ihr damit geizen und er würde dadurch euren Groll zum Vorschein bringen. Das ist die Natur des Menschen, die hier beschrieben wird. Allah versorgt ihn, Allah gibt ihm. Und wenn Allah aber dann von ihm zurückverlangt und sei es dann nur ein Teil, dann ist der Mensch geizig und noch begieriger für noch mehr. Und geschweige denn, Allah würde alles zurückverlangen, dann wären die Menschen allesamt geizig und somit würde ihr Groll zum Vorschein gebracht werden. Ihr da seid es doch, die ihr aufgerufen werdet, auf Allahs Weg auszugeben. Jedoch gibt es unter euch welche, die geizen. Wer aber geizt, der geizt nur gegen sich selbst. Denn wer hier wenig gibt, wird im Jenseits wenig empfangen können. Allah ist der Unbedürftige, ihr aber seid die Bedürftigen. Wallahu al-Ghani wa antumul fuqara. Was für eine Wahrheit. Allah ist unbedürftig. Ihr seid doch die Bedürftigen. Wenn ihr nicht für euch selber jetzt was vorausschickt, dann für was wollt ihr belohnt werden? Allah braucht nicht eure Güter. Allah braucht nicht euren Besitz. Allah braucht noch nicht mal, dass ihr den Dien unterstützt. Alles, was ihr tut, tut ihr für euch selbst. Wenn ihr euch abkehrt, wird er euch durch ein anderes Volk ersetzen und sie werden dann nicht gleich euch sein. Allah braucht noch nicht mal eure Mühen. Wenn ihr faul und nachlässig seid, Allah wird eine andere Gemeinschaft bringen, die nicht so sein wird wie ihr. Suratul Fath, der Sieg. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs des Al-Abamas, des Barmherzigen. Diese Sura wurde in einem bestimmten Kontext offenbart, im 6. Jahr der Hijra. Also als der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon 6 Jahre ausgewandert war aus Medina, hatte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam einen Traum, in dem er sich und seine Gefährten sah, dass sie nach Mekka gingen, um die Umra, die kleine Pilgerfahrt, zu verrichten. Die Träume von Gesandten sind eine Art von Offenbarung, von Wahi, und so informierte er also an seine Gefährten über seinen Traum und sie zogen los, um die Umra zu verrichten. Das war in dem Monat Dhul-Qa'dah. In dieser Zeit passierte das und als sie in der Nähe von Dhul Hulayfa waren, legten sie den Ihram an, also in diesen Weihezustand begaben sie sich, in diesen rituellen Zustand, der nötig ist, um die Pilgerfahrt zu vollziehen. Und sie kennzeichneten ihr Vieh als Opfertiere mit diesen Girlanden und die bestimmten Kennzeichnungen. und jeder trug nur ein Schwert, was damals üblich war für einen Araber, der auf einer Reise ist, dass er im Mindesten so bewaffnet ist. Also sie waren nicht für einen Krieg gerüstet, sondern völlig normal und klar gekennzeichnet als eine Gruppe von Pilgern. Als sie in die Nähe von Mekka gelangten, wurden sie aber von den Mekkanern aufgehalten, nicht weiter vorgelassen. Und dann, die Details sind viele, in den Hadith-Büchern werden viele Details, Einzelheiten noch beschrieben, was dann alles passierte. Letztlich kam es dann aber zur Sulh Hudaybiyah, weil der Ort hieß Hudaybiyah, und zu diesem Vertrag von Hudaybiyah, in dem bestimmte Punkte ausgehandelt wurden. Zu diesen Punkten gehörte, dass die Muslime nicht dieses Jahr Umrah machen dürften, sie sollten zurückkehren und nächstes Jahr dürften sie dann erst wiederkommen. Und viele andere Punkte auch, die alle auf dem ersten Blick für die Muslime schwer zu ertragen waren, die waren auf dem ersten Blick nicht im Interesse der Muslime und das war sehr schwer für die Muslime, diesen Rückschlag zu verarbeiten. Auf dem Rückweg, als sie also unverrichteter Dinge, mehr oder weniger, also sie konnten nicht Umrah machen, aber der Vertrag wurde ausgehandelt und dann gingen sie zurück nach Medina und auf dem Rückweg offenbarte Allah Suratul Fath, in der Allah sagte, dass dies, was hier passiert war, nämlich, dass sie nicht Umrah gemacht hatten, sondern es zur Sulh Hudaybiyah kam, dass dies ja ein deutlicher Sieg gewesen wäre. Und darüber werden wir jetzt gleich sprechen. Und oft ist ja so, dass manchmal im Leben erhalten wir einen Rückschlag oder genau das, was wir wollten, passiert nicht. Und genau dieses ist aber für uns eine große Gelegenheit. Das ist ein großer Wendepunkt im Leben. Man lernt vielleicht etwas oder irgendetwas ändert sich, was man vielleicht nicht erwartet hätte, dass sich daraus noch Gutes entwickeln kann. Und genau das will Allah uns aber damit dann anerziehen. Und selbst große Sahaba und Gefährten des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, wunderten sich, dass dies soll ein deutlicher Sieg sein. Umar kam zum Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, und fragte, ja Rasulullah, ist dies ein Sieg? Also wo ist das ein Sieg? Und der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, sagte, ja Umar, das ist ein Sieg. Ein anderer Sahabi kam auch zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und fragte dieselbe Frage. Und der Gesandte erwiderte wieder sallallahu alaihi wasallam, dass ja, bei Allah, dies ist gewiss ein Sieg. Und jemand sagt, ein Sahabi sagte zu einem anderen Sahabi, dass wie ist dies ein Fath, ein Sieg, wo wir nicht zu Baytullah gehen durften, wo wir nicht zum Haus Allahs pilgern durften, unsere Opfertiere wurden nicht vorgelassen, wir mussten bei Hudaybiyah stehen bleiben, unsere unterdrückten Brüder wurden ihnen, den Feinden, übergeben. Das war ein Punkt von diesem Vertrag. Und wir haben nicht Umrah gemacht. Wo ist dies ein Sieg? Ja, und genau so ist das wirklich manchmal im Leben, dass wir alles als gegen uns empfinden und anderen geht es ja so gut und dies und das. Aber genau in diesem Unterlegensein ist etwas Gutes für uns. Ja, und genau darüber werden wir jetzt sprechen. Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen, gewiss, wir haben dir einen deutlichen Sieg verliehen. Nämlich dieser friedliche Erfolg bei diesem Friedensabkommen von Sulh Hudaybiyah und auch die Ankündigung des kampflosen Einzugs in Mekka. Nicht dieses Jahr zwar, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann auch sagte, dass Umar, ich habe nicht gesagt, dass wir dieses Jahr Umrah machen, ich habe das im Traum gesehen, aber wir werden nächstes Jahr Umrah machen. Und was noch geschah, dass, weil auch der Frieden abgemacht wurde in diesem Friedensvertrag, war die Dawa, das Verbreiten des Islams, sehr viel effektiver und effizienter möglich, als es vorher möglich war, weil es andauernd Kriegshandlungen gab. Und in dieser Zeit kamen mehr Menschen zum Islam als in der ganzen Zeit vorher. Und die Macht und das Ausbreiten des Islams war besser und mehr einfach möglich. Und was passierte dann nach kurzer Zeit? Die Muslime traten in Mekka als Sieger ein, ohne große Kampfhandlung, ohne bedeutende Kampfhandlung. Und so entstand also ein Nutzen auf lange Sicht, der so auf kurze Sicht nicht möglich gewesen wäre. Gewiss, wir haben dir einen deutlichen Sieg verliehen, damit dir Allah das von deinen Sünden vergebe, was vorher war und was später sein wird, und damit er seine Gunst an dir vollende und dich einen geraden Weg leite, und damit Allah dir helfe mit mächtiger Hilfe. Er ist es, der die innere Ruhe in die Herzen der Gläubigen herabgesandt hat, damit sie in ihren Glauben noch an Glauben zunehmen. Und Allah gehören die Herrscharen der Himmel und der Erde, und Allah ist allwissend und allweise. Diese Situationen also, wo man etwas als sehr schwer empfindet und dann aber diese Ruhe von Allah herabkommt, das mehrt den Glauben zu dem eigentlichen Glauben noch hinzu. Dies, damit er die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen in Gärten eingehen lasse, durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben. und ihnen ihre bösen Taten tilge, das ist bei Allah ein großartiger Erfolg. Und damit er die Heuchler und Heuchlerinnen und die Götzendiener und Götzendienerinnen strafe, die von Allah die böse Erwartung hegen. Gegen sie wird die böse Schicksalswendung sein. Allah zürnt ihnen, verflucht sie und bereitet ihnen die Hölle. Wie böse ist der Ausgang. Und jetzt ist sie auch bemerkenswert, dass Heuchler und Heuchlerinnen mit Götzendienern und Götzendienerinnen zusammen genannt werden. Und die böse Schicksalswendung, Allahs Zorn, Allahs Fluch und die Hölle als Strafe, alles für sie gemeinsam genannt wird. Diese böse Erwartung, die sie von Allah hegten, ist die schlechte Meinung von Allah. Allah wird uns nicht helfen, Allah hat uns vergessen, Allah will ja nur Schlechtes für uns. Das ist alles schlechte Meinung von Allah zu haben. Das steht nur den Heuchlern und den Götzendienern zu. Ein Gläubiger hegt solche Gedanken nicht in seinem Herzen. Und Allah gehören die Herrscharen der Himmel und der Erde. Und Allah ist allmächtig und allweise. Wir haben dich ja als Zeugen, Verkünder froher Botschaft und Warner gesandt, damit ihr an Allah und seinen Gesandten glaubt, ihm beisteht und ihn hochachtet und damit ihr ihn preist, morgens und abends. Also ihn Allah preist, morgens und abends. Gewiss, diejenigen, die dir den Treueeid leisten, leisten in Wirklichkeit nur Allah den Treueeid. Weil wer den Gesandten unterstützt, der hat für Allah etwas gemacht, der hat Allah gehorsam erwiesen. Nur Allah den Treueeid, Allahs Hand ist über ihren Händen. So ehrt Allah diejenigen, die für Allah bereit sind, alles zu opfern. Wer nun sein Wort bricht, bricht es nur zu seinem eigenen Nachteil. Wer aber das einhält, wozu er sich Allah gegenüber verpflichtet hat, dem wird er großartigen Lohn geben. Hier ist der Treueeid gemeint, den die Muslime dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam versprachen, als das Gerücht umging. Das war, als sie bei Hudaybiyah lagerten und noch Verhandlungen im Gange waren mit den Mekkanern und das Gerücht umging, dass der Unterhändler Uthman radiallahu an von den Mekkanern getötet worden sei, dass er Shahid geworden sei. Und daraufhin schworen die Gefährten dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, wir werden dir beistehen, wenn es zur Kampfhandlung kommt, obwohl sie gar nicht bewaffnet waren. Das war also wirklich in den offenen Tod zu gehen, was sie vorhatten. Und Allah, deswegen spricht Allah hier mit solch einem Lob über sie, dass sie für alles bereit waren. Über deren Hände war Allahs Hand. Allah hat ihren Treueschwur anerkannt. Er wird ihn belohnen. Subhanallah. Die Zurückgelassenen der Wüstenaraber werden zu dir sagen, unser Besitz und unsere Angehörigen haben uns zu sehr beschäftigt. So bitte für uns um Vergebung. Sie sagen mit ihren Zungen, was nicht in ihren Herzen ist. Sag, wer vermag denn für euch, bei Allah etwas zu ändern, wenn er für euch schaden will oder wenn er für euch nutzen will? Aber nein, Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Ja, wenn der Mensch viele Verbrechen macht, dann will sein Herz auch gar nicht mehr Dua machen. Dann sagt der anderen immer, ihr macht Dua für mich, ihr Rechtschaffenen, ihr, die betet, macht ihr mal Dua. Aber sie wollen eigentlich gar nicht Vergebung. Allah legt jetzt auf, was sie eigentlich im Inneren verborgen hielten. Aber nein, ihr meintet, dass der Gesandte und die Gläubigen niemals mehr zu ihren Angehörigen zurückkehren würden. Und das ist euch in euren Herzen ausgeschmückt worden. Und ihr hegtet die böse Erwartung, hattet eine schlechte Meinung und wart ein Volk des Niedergangs. Also ihr dachtet, wenn die Muslime jetzt losziehen und Umrah machen wollen, in die Höhle des Löwen gehen, nur mit einem Schwert bewaffnet, dann werden die bestimmt gar nicht mehr zurückkommen. Ihr habt von Allah eine schlechte Meinung gehabt, dass Allah seine Diener nicht beschützen wird, dass jetzt das Ende der Muslime gekommen sei und das war in euren Herzen ausgeschmückt worden. Doch wer an Allah und seinen Gesandten nicht glaubt, gewiss, so haben wir für die Ungläubigen eine Feuerglut bereitet. Und Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Er vergibt, wem er will und er straft, wen er will. Und Allah ist allvergebend und barmherzig. Die Zurückgelassenen werden, wenn ihr loszieht, um Beute zu machen, sagen, lasst uns euch folgen. Also wenn es um Beute geht, dann sind sie mit dabei, lasst uns jetzt mitkommen. Wenn aber die reine Gefahr wartet, in ihren Augen, weil sie die Hilfe Allahs ja nicht mitberechnen, dann sagen sie, wir müssen zurückbleiben, wir sind beschäftigt, ihr bittet für uns um Vergebung. Lasst uns euch folgen, indem sie Allahs Wort abändern wollen. Sag, ihr werdet uns nicht folgen. So hat Allah schon zuvor gesprochen. Dann werden sie sagen, nein, vielmehr beneidet ihr uns. Also ihr wollt uns jetzt nicht mitmachen lassen. Ja, wir dürfen nicht mitkommen, weil ihr beneidet uns ja. Aber nein, sie verstehen ja nur wenig. Ja, solch einem Menschen kannst du nichts erklären, der nur seinem eigenen Gedanken, seiner eigenen Überzeugung, seinen eigenen Habgier folgt, der nichts sieht außer das, was ihm alleine nützen würde, für nichts bereit ist, gerade zu stehen, sich nicht mal opfern kann, keinem höheren Ideal dienen will. Solch einem kannst du nicht helfen. sagt zu den Zurückgelassenen der Wüstenaraber: Ihr werdet zu Leuten gerufen werden, die eine starke Gewalt besitzen, gegen die ihr kämpfen sollt. Es sei denn, sie werden vorher Muslime. Wenn ihr gehorcht, gibt Allah euch schönen Lohn. Wenn ihr euch jedoch abkehrt, wie ihr euch schon zuvor abgekehrt habt, wird er euch mit schmerzhafter Strafe strafen. Keinen Grund zur Bedrängnis gibt es für den Blinden und keinen Grund zur Bedrängnis gibt es für den Hinkenden und keinen Grund zur Bedrängnis gibt es für den Kranken. Also wenn diese nicht an einer Kampfhandlung mit teilnehmen können, dann ist das entschuldbar, das ist kein Problem. Allah wird sie nicht zur Rechenschaft deswegen ziehen. Wer Allah und seinem Gesandten gehorcht, den wird er in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen. Wer sich jedoch abkehrt, den straft er mit schmerzhafter Strafe. Allah hat ja Wohlgefallen an den Gläubigen, als sie dir unter dem Baum den Treueeid leisteten. Er wusste, was in ihren Herzen war, und da sandte er die innere Ruhe auf sie herab und belohnte sie mit einem nahen Sieg. Das war ein anderer Sieg, der dann, nachdem sie zurückgekehrt waren nach Medina, gab es eine andere militärische Handlung gegen die Stadt Khaybar nach Sulh Hudaybiyah, und da waren sie auch siegreich. Und viel Beute, die sie machen werden, und Allah ist allmächtig und allweise. Das heißt, wenn jemand nicht für die Beute arbeitet, sondern für Allahs Wohlgefallen, Allah belohnt auch schon im Diesseits und versorgt sie und gibt ihnen. Allah hat euch versprochen, dass ihr viel Beute machen werdet, so hat er euch diese schnell gewährt und die Hände der Menschen von euch zurückgehalten. Und dies, damit es ein Zeichen für die Gläubigen sei und er euch einen geraden Weg leite. Auch eine andere Beute, die ihr noch nicht zu erlangen vermochtet, hat Allah bereits umfangen. Allah hat zu allem die Macht. Und wenn diejenigen, die ungläubig sind, gegen euch gekämpft hätten, hätten sie euch wahrlich den Rücken gekehrt. Hierauf finden sie weder Schutzherren noch Helfer. So war Allahs Gesetzmäßigkeit, die bereits zuvor ergangen war. Und du wirst in Allahs Gesetzmäßigkeit keine Änderung finden. Und er ist es, der im Talgrund von Mekka ihre Hände von euch und eure Hände von ihnen zurückgehalten hat, nachdem er euch den Sieg über sie verliehen hatte. Und Allah sieht wohl, was ihr tut. Das heißt, in Hudaybiyah war es Allahs Gnade, dass es zu keiner Kampfhandlung gekommen ist, sondern mit einem Vertrag alles geregelt wurde, der für euch auf lange Sicht dann auch noch vorteilhaft war. All dies ist Allahs Gnade. Sie sind es, die ungläubig gewesen sind und euch von der geschützten Gebetsstätte abgehalten und die Opfertiere aufgehalten haben, dass sie nicht ihren Schlachtort erreichen. Und wenn es dort nicht gläubige Männer und gläubige Frauen gegeben hätte, die ihr nicht kanntet, und damit ihr sie nicht niedertretet und damit euch nicht dadurch Schande ohne Wissen trifft, haben wir dies, also dies, dass ihr nicht in Mekka gewaltsam eintreten könntet, dies haben wir verhindert. Warum? Jetzt nochmal, weil in Mekka es noch gläubige Männer und gläubige Frauen gab, die ihr nicht kanntet und ihr hättet sie dann in der Kampfhandlung auch treffen können. Und weil Allah wusste, dass diese Mekkaner, aus diesen noch viele zum Islam kommen würden. Allah hatte anderes vor und deswegen hat er euren gewaltsamen Eintritt in Mekka verhindert. Damit Allah in seine Barmherzigkeit eingehen lässt, wen er will. Wenn diese sich von den Ungläubigen deutlich getrennt hätten, hätten wir diejenigen von ihnen, die ungläubig sind, wahrlich mit schmerzhafter Strafe gestraft. Als diejenigen, die ungläubig waren, in ihren Herzen die Hitzigkeit entfachten, die Hitzigkeit der Unwissenheit, da sandte Allah seine innere Ruhe auf seinen Gesandten und auf die Gläubigen herab und ließ sie an dem Wort der Gottesfurcht festhalten. Sie hatten ja ein größeres Anrecht darauf und waren dessen würdig. Worauf hatten sie ein Anrecht? Auf das Wort der Gottesfurcht. Und Allah weiß über alles Bescheid. Diese Hitzigkeit der Jahiliya, die Jahiliya ist ja die Zeit des Heidentums vor dem Islam, und diese Hitzigkeit ist auch Verachtung, stolze Verachtung, dieses Stammesbewusstsein auch, dass wir gegen die anderen und wer hat was gegen uns gesagt und wir werden dem zeigen, wer hier das Sagen hat. Diese Hitzigkeit, in der keine Ruhe da ist, in der man auch nicht mehr Gesetzmäßigkeiten oder moralischen Regeln folgen kann, weil man einfach von dieser Hitzigkeit, von dieser Wut, von diesen Gefühlen übermannt, überkommen wird. Und dagegen werden die Gläubigen wie beschrieben? Ruhig. Sie folgen dem Wort der Gottesfurcht. Sie folgen immer noch dem, was gut und richtig ist. Sie folgen Allahs Zufriedenheit. Sie ordnen ihre eigenen Emotionen dem unter, was Allahs Gottesfurcht von ihnen erfordert. Und Allah weiß über alles Bescheid. Allah hat ja seinem Gesandten das Traumgesicht der Wahrheit entsprechend wahrgemacht. Ihr werdet ganz gewiss, wenn Allah will, die geschützte Gebetsstätte in Sicherheit betreten, sowohl mit geschorenem Kopf als auch mit gekürztem Haar. und ohne euch zu fürchten. Also ihr werdet Umrah machen. Das Traumgesicht, das der Gesandte sah, sallallahu alaihi wasallam, ist wahr. Dieses Jahr habt ihr nicht Umrah gemacht, aber nächstes Jahr werdet ihr Umrah machen. Und dieser Vertrag, den ihr geschlossen habt, darin sind große Nutzen für euch. Er wusste doch, was ihr nicht wusstet. Ja, nämlich genau das, dass dieser Vertrag sehr nützlich für euch sein würde. Nee, erstens, dass er euch lehrt, dass wenn Allah eines nicht gibt, dass er dann anderes geben kann. Darin ist eine Erziehung für euch, was eure Geduld, eure Zurückhaltung angeht. Allah hat gesehen, dass ihr bereit wart, alles zu opfern. Dass ihr vertrauen sollt, dass wenn Allah etwas entschließt, dass es schon das Beste für euch sein wird. Darin war auch eine Erziehung. Und so bestimmt er für euch vorher einen nahen Sieg. Und die ganzen Punkte, die auch in dem Vertrag enthalten waren, jeder einzelne von ihnen hat sich für die Muslime als nützlich und gut herausgestellt. Er ist es, der seinen Gesandten mit der Rechtleitung und der Religion der Wahrheit gesandt hat, um ihr die Oberhand über alle Religionen zu geben. Also das ist Allahs Werk. Allah wird sein Werk vollenden. Er wird die Oberhand über alle Religionen dieser einen Religion geben und Allah genügt als Zeuge. Aber ihr müsst euch halt nur als würdig erweisen und an dem Wort der Gottesfurcht festhalten. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist Allahs Gesandter und diejenigen, die mit ihm sind, sind den Ungläubigen gegenüber hart, zueinander aber barmherzig. Du siehst sie sich verbeugen und niederwerfen, indem sie nach Huld von Allah und Wohlgefallen trachten. Jetzt werden wir Eigenschaften der Gefährten des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam lesen. Die sind wie mit den Ungläubigen hart. Jetzt wissen wir aus unzähligen Überlieferungen, dass die Gefährten auch dort, wo Christen und Juden und auch andere Glaubensanhänger mit ihnen lebten, wie in Irak, wie in Misr, wie in Scham, in Palästin später auch, dass sie dort sehr gerecht waren, sehr auch mild waren, dass sie auch Dawa gemacht haben. Dann was bedeutet dann hart hier? Ashidda'u ala al-Kuffar, hart gegenüber den Kuffar. Wir wissen jetzt, diese ganze Sura hat über eine Auseinandersetzung mit den Kuffar gesprochen. Die Kampfhandlung wurde auch angesprochen. Das heißt, es ist ein militärischer Kontext auch. Und wir wissen auch, dass Ashidda' auch bedeutet, dass man, was die Religion angeht, die Prinzipien deiner eigenen Überzeugung, dass du mit diesen nicht herumspielst, dass diese nicht verhandelbar sind. Bestimmte Prinzipien in der Religion sind nicht verhandelbar und in diesem Sinne sind die Gläubigen unnachgiebig. Wir würden das eher positiv ausdrücken, standhaft. Sie sind standhaft und hart in dieser Standhaftigkeit und diese Härte äußert sich auch gegenüber den Kuffar. Zueinander aber barmherzig, du siehst sie sich verbeugen und niederwerfen, indem sie nach Huld von Allah und Wohlgefallen trachten. Schaut mal, das sind ihre Interessen. Verbeugen, niederwerfen, nach der Huld von Allah, nach der Zufriedenheit Allahs trachten. Ihr Merkmal steht auf ihren Gesichtern durch die Niederwerfung. Hier als Spur der Niederwerfung siehst du das auch in ihren Gesichtern. Das wirkt sich an ihrer ganzen Persönlichkeit aus, ob körperlich oder auch im Benehmen. Das ist ihr Gleichnis in der Tora. Und ihr Gleichnis im Evangelium ist das eines Getreidefeldes, das seine Triebe hervorbringt und dann stärker werden lässt, so dass sie verdicken und ebenmäßig auf ihren Halmen stehen, so dass es den Anbauern gefällt. Dies, damit er die Ungläubigen durch sie ergrimmen lasse. Allah hat denjenigen von ihnen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, Vergebung und großartigen Lohn versprochen. Warum ergrimmt das die Ungläubigen? Weil der Ungläubige alles verleugnet, was mit Allah zu tun hat, sprich Gerechtigkeit, Ordnung, Barmherzigkeit, das Kämpfen gegen Tyrannei und Unterjochung, das ist ihm alles zuwider, weil ihm das persönlich nutzt und deswegen jeder Mensch, der dafür einsteht, ist ihm genauso zuwider und das lässt ihn ergrimmen. Damit kommen wir zum Ende von Suratul Fath. Allah möge von uns annehmen. Jazakumullahu khairan.